Du kommst gar nicht mehr zu unseren Britsch-Nachmittagen, Elfriede. Und in unserer Konditorei bist du auch schon ewig nicht mehr gewesen. Wir haben uns doch immer so schön von früher erzählt, von unseren Männern. Alles schon unter der Erde. Für deinen Herbert war es eine Erlösung. Hatte ein Herz wie ein Löwe, aber am Ende dieses Körper, diese zirpende Leber, dieser Hauch von einer Lunge. Du hast ihn so rührend gepflegt bis zum Schluss. Und wir alle haben verstanden, dass du uns eine Weile vernachlässigt hast. Wir vermissen dich, Elfriede. Das ist nett von euch. Aber jetzt hast du keinen Grund. Herbert ist tot. Den ganzen Tag verbringst du mit deinen Kreuzworträtseln. Ist doch lächerlich. Ja. Das nimmt ja krankhafte Formen an. Ja. Ab und zu mal ein Kreuzworträtsel. Bloße Vergnügen. Du gehst nicht mehr aus. Vernachlässigst deinen Freundesgeist. Gehst nicht mal mehr auf den Friedhof zu deinem Herbert. Nur immer die Sofaecke und diese Kreuzworträtselheftchen. Ja, meine Heftchen. Meine lieben Heftchen. Norwegischer Polarforscher. Amundsen. Eins senkrecht. Galaxis im nördlichen Sternenhimmel. Andromeda-Nebel. Scotty! Können Sie mir bitte erklären, wie dieser seit 1928 verschollene Polarforscher plötzlich in unser Raumschiff gelangt ist? Das ist mir genauso schleierhaft wie Ihnen, Captain Kirk. Ein Punkt auf dem Radarschirm, Captain! Und? Was ist das, Mr. Spock? Ich weiß nicht. Doch! Vom Gestirn Omega nähert sich ein Raumschiff mit Killepinguinen. Verdammt! Das hat uns dieser Norweger eingebrockt. Alles bereit machen zum Angriff! Killerpinguine. Elfriede, also wirklich... Du bist 67. Komm wieder in unsere Konditorei. Du brauchst Anregung, gute Gespräche. Ägyptischer Herrscher. Gebetbuch. Dachgerät zum Empfang von Radioprogrammen. Hindu-Lehrer. Stern in der Leier. Pharao. Merkbuch. Antenne. Heilige Schrift Guru. Der alten Inder. Agenda. Misere. Agenda. Ewigkeit. Eon. Berg mit feurigem Innenleben. Vega. Held. Veda. Halbgott. Venus. Planet. Höhepunkt beim ehelichen Verkehr. Höhepunkt. Elfriede. Alte kuchenfressende Schachtel. Lieselotte. Unverschämtheit. Schreckschraube mit Doppelkinn. Hildegard. Also jetzt reicht's. Langweilerin mit Ringelöckchen und Mundgeruch. Gertrud. Und wir haben es immer gut mit dir gemeint. Stadt in Norddeutschland. Friedhelm. Noch ist es nicht zu spät. Nimm deinen Überseekoffer und komm wieder mit mir nach Hause. Digga, die Kinder. Ach, die Kinder sind nicht mal mit zum Hafen gekommen, um ihr auf Wiedersehen zu sagen. Dabei ist alles möglich, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Die Kinder sind nicht mitgekommen, weil sie daheim Rotz und Wasser heulen. Es bricht ihnen das Herz, dass ihr Vater sie verlässt. Ich verlasse euch nicht, wie oft soll ich denn noch sagen? Ich reise voraus, suche eine Arbeit, eine Wohnung und hole euch danach. Eine richtige Wohnung, Blockhaus oder Wolkenkratzer oder so. Da ist er! Oh. Da hinten, da oben, der mit dem Cowboyhut, mit der dicken Zigarre. Ich trau an dieser Wirsingkohlgeruch auf der Treppe. Der Zigarren, er scheint es tatsächlich geschafft zu haben. Wer hätte das gedacht, das schwarze Schaf der Familie? Hugo! Sei doch ruhig, er hört dich nicht. Hugo! Jetzt wart's doch ab, verdammt doch mal. Es geht uns nicht gut, ich weiß, aber wenigstens haben wir alles. Wir sind doch nicht am Verhungern. Ja gut, die Kinder brauchen neue Schuhe, aber das ist doch kein Grund, nach Amerika auszuwandern. Was allein die Schiffspassage gekostet hat, davon könnten wir 80 Paar Schuhe kaufen. Ich sage doch, dass ich euch nachholen werde. Ich gehe sofort nach Westen. Ich werde Farmer. Du und Farmer? Du kannst ja nicht mal eine Haselnuss von einem Kürbis unterscheiden. Wer hat denn immer eingekauft? Wer hat denn immer gekocht? Seid ihr, meine Lieben. 20 Jahre Amerika. Ich kann euch sagen, Friederike, du siehst großartig aus. Und das ist von Max, von dem die mir geschrieben haben. Nein, das ist Erich und ich bin Johanna. Ach, ich bin ja so glücklich. Hallo, Manfred. Nice to meet you. Guten Tag. Stell dir vor, Hugo, Tante Fanny ist letzte Woche gestorben. Ich konnte es dir nicht mehr schreiben, weil du schon unterwegs warst. Oh, die gute Fanny. Die Schwester von deinem ersten Mann. Nein, die Cousine von deinem Großonkel mütterlicherseits. Oh yes, remember. Ich danke dir, dass ich mich vorstelle. Friedhelm, mein Name. Ich möchte auswandern. Sie haben es offenbar geschafft. Daher meine Frage, wie haben Sie es geschafft? Not easy. Zuerst ist es nicht einfach. Kam mit $2 in die Tasche an und hab mich hochgeworgt. Tellerbarscher, wie damals jeder junge Amerikaner. Aber so geht es leider heutzutage nicht mehr. Die meisten Restaurants haben Spulautomaten. Siehst du, Friedhelm, es geht nicht mehr. Natürlich geht es, gute Frau. Mein Motto lautet, ein Deutscher kommt hoch, auch ohne Teller. Ja, das sage ich auch immer. Hier spricht die Zollfahndung New York. Ist Hugo schon angekommen? Das ist etwas schwierig. Hier gehen gerade 2000 Leute die Gangway runter. Wie sieht er denn aus? Hugo erkennen Sie sofort. Er hat einen Bauch, raucht dicke Zigars, trägt eine Sonnenbrille und quietschende Schuhe. Alles klar, Typ Al Capone. Davon sehen wir hier gerade 500 Stück. Oh, das ist die schöne Frau da drüben. Hallo, treten Sie doch näher. Ich heiße Elfriede, die Kreuzworträtsellöserin. Ja, ich habe von Ihnen gehört. Sie müssen über eine gewaltige Bildung verfügen. Man spricht darüber von New York bis San Francisco. Ich bin eigentlich bloß über den großen Teich gekommen, um mir eine Frau zu suchen. Ich wollte gleich wieder zurück. Die Amerikanerinnen sind mir zu weiß und zu eckig. Willst du mit mir kommen, Elfriede? Aber Hugo... Meine Kabine ist noch warm. Das geht doch nicht. Ich habe nicht mal die richtigen Schuhe an. Auch in Amerika kaufe ich dir Schuhe, so viel du willst. Aus Büffelleder, aus echtem Büffelleder. Und die Indianer, die Marderpfähle. Du hast doch mich, Elfriede. Ja. Ihr müsst eben Stichprobe machen. Stichprobe? Ja, Stichprobe. Warum sollen wir ihn eigentlich verhaften? Hat er einen Koffer Heroin dabei? Nein, er ist dauernd hinter Weiber her. Wir in Amerika sehen das nicht gern. American Frauen können sich wehren, sie sind eckig. Aber eure deutsche Girls sind rund. Ihr sollt ihn nicht verhaften, ihr sollt nur eure deutsche Girls schützen. Ich wette, sie träumt sogar nachts von ihren Kreuzworträtseln. Von kleinen weißen Quadraten, dazwischen schwarze Löcher. Von Wörterkreuzungen, Buchstabenampeln, Silben zusammenstößen. Von Vokalen, die um Asyl nachsuchen, aber nicht passen und wieder nach Hause geschickt werden. Von gefangenen Konsonanten, die senkrechte Schächte runterputzen. Oder waagrecht marschieren müssen, wie Soldaten. Nie ein Kreis, nie eine Kurve, nie etwas Schräges, nie. Der Kreis einer frischen Schwarzwälder-Torte. Die Kurven der Schlagsahneberge. Der schräge Anstieg einer Kuchengabel. Sie ist krank. Begraben. Und der Kreuzworträtsel begraben. Zweiter Sonntag im Mai. Zweiter Sonntag im Mai. Zweiter Sonntag im Pfingsten? Zweiter Sonntag im Mai. 9 Buchstaben, 3. Buchstabe ein T. In den Vereinigten Staaten entstandener Brauch. Muttertag. Hier spricht die Erfinderin des Muttertags. 4 alles und jedes gibt es einen Feiertag. Bloß für uns Mütter nicht. Seit Jahrhunderten haben der Weihnachtsmann und der Osterhase ihre staatlich und kirchlich verbrieften Festtage. Von George Washington ganz zu schweigen. Tieren und die Polizistin haben sich ihre Paraden ertrotzt. Aber wir Mütter hatten ja nie Zeit zu demonstrieren, auf die Straße zu gehen. Wir waren mit unserer Arbeit beschäftigt. Mussten und müssen Teig anrühren, Suppen aufwärmen, Windeln wechseln, Kühe melken, Nachttöpfe ausspülen. Schon seit der Bronzezeit wird das als völlig selbstverständlich hingenommen. Nicht mal einen Feiertag will man uns gönnen. Ich bin extra aus meiner alpenländischen Heimat ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten gekommen, um mit allem Nachdruck... Ich fordere für meine amerikanischen, meine kanadischen, australischen, norwegischen, polnischen Leidensgenossinnen, natürlich auch für die deutschen, französischen, ukrainischen, chinesischen, neuseeländischen, ebenso für die schweizerdeutschen. Sonne strahlt von einem blauen Himmel, den kein Wölkchen trübt. Die Gärten stehen in voller Blüte. Lustige, bunte Schmetterlinge taumeln durch die Luft. In den Wiesen knien Scharen von Kindern und pflücken Blumen. Es ist schon fast Mittag, aber alle Mütter liegen noch hundemüde im Bett. Heute dürfen sie mal ausschlafen. Die Kinder bringen ihnen einen selbstgebackenen Kuchen und literweise Kaffee ans Lager. Mutti, heute ist Mutti-Tag. Heute sollst du nicht arbeiten. Danke, Elfriede. Hier ist was zu trinken und Kuchen. Das ist lieb von dir, Elfriedein, aber lass mich noch eine Runde pennen. Ich hab dir auch ein Lied auf der Blockflöte eingeübt, Mutti. Spiel's mir später vor, dann hab ich mehr davon. Probier doch mal den Kuchen, Mutti. Geht. Schmeckt er nicht? Doch, doch. Hier die Tasse. Rat mal, was das ist. Holundersaft? Ganz falsch. Fängt mit K an. 6 Buchstaben. Ach so. Raus aus den Federn. Heute ist Muttertag. Raus aus den Federn, heute ist Muttertag. Ich habe mir eine besondere Überraschung ausgedacht. Ein Ausflug nach Bad Wörishofen. Warum denn ausgerechnet Bad Wörishofen? Kaffee und Kuchen. Ich habe bereits am Mittwoch einen Tisch in der Konditorei vorbestellt. Du sollst dich erholen und den Tag genießen. Und hinterher gehen wir in Uschis Keramikwerkstatt und kaufen Eierbecher und bunte Teller. Wir haben doch genug Geschirr. Unser Geschirr ist längst aus der Mode. Ich habe es neulich gelesen. Die Psychologie hat herausgefunden, alle 4,5 Jahre braucht der Mensch, genauso wie die sich häutende Schlange. Wir haben in der Schule gelernt, dass Hannibal sein ganzes Leben lang aus demselben Blechnapf gefressen hat. Elfriede! Das heißt gegessen! Aua! Heute ist Muttertag! Aua! Dieser scheiß Elefant hat meinen Blechnapf zertrampelt! Jetzt kann ich sehen, wie ich meine Suppe fresse! Bad Wörishofen! Ich, Hannibal, der größte Feldherr der Antike! Ich möchte mal alleine verreisen, ganz weit weg. 24 senkrecht. Und die Wolga. Größter Strom Europas, mündet ins Kaspische Meer. Die einsamen Steilufer, die Birkenwälder und Steppen. Die Wolgaschiffer, die nachts am Feuer ihre am Tag gefangenen Fische aufessen und traurige Lieder singen. Für Deutsche oder Mexikaner mag das ja eine Zeit lang ganz exotisch sein. Aber ein Leben lang... Rieber, i piesnia, Fisch. Ich weiß nicht, ein Leben lang. Unser Eins möchte gerne mal nach Westen. Siehst du, Elfriede? Bad Wörishofen. In unserer Konditorei gibt es wenigstens keine Mücken. Und die Stühle pieken nicht wie die Kiefern. Und die Leute sprechen eine vernünftige Sprache? Jeder versteht. Der Wolgaschiffer hat recht. Jeden Tag Rabot. Immer arbeiten. Jeden Tag arbeiten. Jeden Tag Fichtenholz verladen und stromaufwärts fahren, dann Birkenholz verladen und wieder stromabwärts fahren. Das geht einem ganz schön auf den Keks. Und die Ernährung, meine Zeit. Über Jahrzehnte wie ich schon zum Frühstück als Just. Sterrfilet. Das hängt einem irgendwann zum Hals raus. Aber eure schönen, traurigen Lieder. Trotzdem. Irgendwann möchte man auch mal eine Gelbwurst und Schwarzwälder Torte. Siehst du, Elfriede? Schon als Kind habe ich geweint, wenn eure Lieder im Radio kamen. Ach, am schlimmsten sind die Winter. Idiot, Snack. Es schneit. Man sehnt sich direkt wieder danach, Baumstämme verladen zu dürfen. Das Leben in den Wintermonaten ist so langweilig, dass wir angefangen haben, Kreuzworträtsel zu lösen. Da, da. Wir haben nur wegen der Kreuzworträtsel lesen und schreiben gelernt. Das Elend ist nur, dass es hier kaum Rätselhefte zu kaufen gibt. Einmal haben wir alle Türkisch gelernt, nur weil ein durchreisender Händler 14 türkische Rätselheftchen dagelassen hatte. Aber diese türkischen Kreuzworträtsel, die sind die reinste Pest. Südlicher Vorort von Ankara. Türkisches Frauenbad. Hethitische Hauptstadt. Frühere Bezeichnung für Istanbul. Irakischer Suchinterpreter. Grabmal von Kemal Atatürk, zwei Worte. Berühmter Eunuchenchor. Das neue Rom in der Türkei. Spezifischer Hüftschwung beim Bauchtanz. Berufsherr der Osmanen. Teil der Wasserpfeife. Knüpftechnik für fliegende Teppiche. Haremsvorsteherin. Elfriede. Haremsvorsteherin. Und dann heißt sie auch noch Elfriede. Ein prächtiges Beutestück, o Feldherr. Großmächtiger Herrscher, erhabener Sultan. Diese Frau ist Gold wert, glaubt mir. Von New York bis San Francisco schlägt man sich die Finger nach ihr ab. Sie weiß alles. Stellt sie auf die Probe. Republik in Kleinasien. Türkei. Seht ihr, o Herr. Berühmte Meerenge. Bosporus. Trotzdem, sie ist uralt und hat künstliche Zähne. Wenn ich von meinen Sinnen gehetzt in den Harem stürze, dann... Sie beherrscht, o Herrscher, viele Sprachen. Englisch, Schweizerdeutsch, Russisch. Sie spricht auch eure Zunge, o Herr. Hilfe! Imdat. Hört ihr? Und sie war Vorsitzende eines Bridge-Clubs, die nicht gerade verbreitete Kunst der Menschen... Was hilft das meinen Sinnen? Ist krumm und schief, keucht und röchelt bei jedem Schritt. Tränensäcke wie leere Luftballons. Und dann diese klobigen Schuhe an ihren Plattfüßen. Wiedersehen, Elfriede. Die inneren Werte, o Herr. Charakter, Weisheit, gute Gespräche. Lenk nicht ab, du Idiot! Gespräche! Stummen Unterhaltungen. Allenfalls Seufzer und Gurrlaute. Die sind türkischer Honig für mich. Oh, krumm und schief, Plattfüße. Ich bin doch lieber bei euch und euren traurigen Liedern. Ganz recht, Genossin. Schluss mit den türkischen Kreuzworträtseln. Ach, den Türkischunterricht hätten wir uns sparen können. Die halbe Reise nach Bad Wörishofen wäre das gewesen. Und die richtigen Lesungswörter werden wir auch nie erfahren. Dabei wollte ich mit deinem Herbert an die Wolga fahren. Es war unsere Idee. Herbert, das Löwenherz. Ich habe ihn zuerst gekannt. Aber ich war zuerst verliebt in ihn. Mein Gott, war ich verliebt. Und dann hat er mich genommen. Vielleicht hat er auch besser zu dir gepasst. Ich war dir nie richtig böse, Elfriede. Schon gar nicht, als ich dann meinen Leopold kennengelernt habe. Pilot, mal Peking, mal Santiago. Und ich mein Manfred, damals schon ein berühmter Ornithologe. Georg, die Kollegen vom Außendienst der Nürnberg-Mannheimer sprechen noch heute ständig auf Reisen. Ornithologenkongress in Zeitung, Brasilien, in der DDR, Kanada. Nie konnte er genug kriegen. Einmal monatlich hat er immer gesagt, muss ich meinen Bezirk abgegrast haben. Königstein, Darmstadt, Hanau, Usen. Und dabei ist es Herbert gewesen, der eigentlich in die Welt hinaus wollte. Wie dieser Robinson in seinem Roman. Aber den Roman gab es schon seit gut 250 Jahren. Seine kam bloß auf 1000 verkaufte Auflage. Beim nächsten Buch war es auch nicht viel mehr. 1500. Robinson. Aber er war ein Dichter, eure Männer nicht. Manfred hätte es fast zum Nobelpreis gebracht. Nur gibt es keinen Nobelpreis für Ornithologen. Ich hätte beim Abschlussbankett neben dem schwedischen König gesessen. Ein Erlebnis. Auch wenn Manfred dauernd dazwischen gequatscht hätte. Als ob schwedische Könige etwas von Giftspecht und Honigamsel verstehen. Macht nichts, Elfriede. Du bist nicht schuld an seinem frühen Tod. Diese zirpende Leber. Dieser Hauch von einer Lunge. Auch wenn wir unseren Herbert jetzt alle gut brauchen könnten. Mit seinen verrückten Einstellungen. Redet ihr nur. Elf senkrecht. Ich treffe ihn wieder. Berühmter karthagischer Feldherr. Erster Buchstabe. Ein H. Seht ihr? H. Wie, Herbert? Elf senkrecht. Karthagischer Feldherr. Hannibal. H. Ne. Ball. Wenn ich irgendwo einen Elefanten sehe, muss ich an Hannibal denken. Ja, einfach faszinierend. Wie nahezu alles, was mit Haaren fängt. Meinen ersten Schäferhund hatte ich Hannibal getauft. Wunderbares Tier. Ein konzentriertes Bündel aus Treue, Kampfeslust und strategischer Fantasie. Und Deutsch? Ja, ein deutsches Bündel. Landeshauptstadt von Niedersachsen. Angehöriger eines tschechischen Volksstammes. Weiblicher Vorname, hebräisch Anmut. Sportgerät, Hannover. Luftfahrtunternehmen. Hanna. Rechtsstreit. Elf Waagrecht. Maschinenbau AG. 13 Senkrecht. Linker Nebenfluss des Yangtze. 18 Waagrecht. Oberer Teil der Alpen. Von einem karthagischen Feldherrn überwunden. Han. Oberer Teil der Alpen. Hochalpen. Welch herrliches, welch seltenes Schauspiel. Ein paar Skifahrer hat es erwischt. Wenn der Mensch unter einer Lawine verfüttert ist, fängt er natürlich sofort zu graben und zu wühlen an. Aber Vorsicht! Sie haben jetzt keinen Orientierungssinn mehr. Sie müssen erst mal rauskriegen, wo oben und unten ist. Wie das? Ganz einfach. Sie spucken aus. Rennt ihnen der Speichel über Nase und Stirn, stecken die falsch rum in der Lawine und müssen nach unten graben und strampeln, um nach oben zu kommen. Schon sind Lawinenhunde und Rettungsmannschaften der Bergwacht zur Stelle. Aber auch die Archäologen. Jeder behindert jeden. Die Archäologen fahnden nach antiken Elefantenknochen. Ich will das endlich rauskriegen. Ist er hier vorbeigekommen oder nicht? Und da kommt er von den Bergeshöhen herab, direkt aus den Hochalpen. Er sitzt auf einem Elefanten mit einem Jupiterbart. Eine stattliche Erscheinung. So sehen Leute aus, die mit Haar abfangen. Muskulös, zupackend, vital, nur ein wenig ungepflegt. Frisst das ganze Leben lang aus ein und demselben Blechnapf. Aber das kriegen wir auch noch hin. Stramm gestanden! Liebe Tiroler, liebe Toskaner, der Karthager sagt, Wahrheit ist die Mutter der Porzellankiste. Meine Armee ist, wie ihr seht, nur noch ein ausgehungerter Haufen. Und von meinen 36 Elefanten sind 35 in die Schluchten eurer Drecksalpen gestürzt. Auf dem letzten Elefanten sind sie. Aber wenn ihr mitmacht, haben wir die besten Chancen, den Römer gewaltig eins auf die Mütze zu geben. Wenn alles klappt, könnt ihr von Rom abfallen und hier euren eigenen Laden aufmachen. Auf zum Trasimenischen See! Auf nach Cannae! Auf nach Rom! Rom! Rom. Rom. Rom. Rom. Rom. Rom. Rom. Rom. Dur. Rom. Schneid. Rom. An. Rom. B. Rom. Rom. Rom. E. O. Ferk. Rom. Rom. Rom. Mel. Rom. Bo. Se. A. Rom. A. Rof. Rom. Rof. Rom. A. Je. Rom. Rom. Rom. Elfriede, komm auf den Elefanten. Ich? Zu mir. Ich? Ein Hannibal bittet nicht zweimal. Was soll ich denn in Rom? Ich müsste erst die richtigen Schuhe kaufen und nochmal waschen und meinen Koffer vom Speicher holen. Außerdem war ich schon mal in Rom mit meiner Schulklasse. Hoch ist das hoch. Und wackelig. Auf, Leute! In die Schlacht! Was sollen denn die Omnibusse da hinten? Reiseveranstalter, die deine Soldaten zu einer Kaffeefahrt nach Rom überreden. Verdammt, alles muss man alleine machen. Zur Linken, jetzt das berühmte Forum Romanum. Wir fahren jetzt zu einem Gartenlokal am Tiber, wo Sie eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen bekommen werden. Ist der Kaffee denn schon entdeckt? In welcher Zeit befinden wir uns im Moment eigentlich? Keine Ahnung. Diese Elfriede, die sich das alles ausdenkt, ist der hinter dem Chef auf dem Elefanten. In der Zwischenzeit füllen Sie bitte den Fragebogen aus. Ihre Antworten sind für die römische Fremdenverkehrszentrale von großer Frage Wichtigkeit. Frage 1, die römische Küche. Ja. Unser Tintenfisch gestern Abend hat geschmeckt wie ein alter Badewannenstöpsel. Und unsere wie ein Schaumgummipolster, das einfach nicht wieder aus dem Mund raus. Unter den positiven Antworten werden wertvolle Preise ausgelost. Preis 2 bis 10, geselliger Abend in einer römischen Tintenfischbraterei. Erster Preis, eine Reise in die Toskana mit Besichtigung der Schlachtfelder des Zweiten Punischen Krieges. Ich hab's gleich, Elfriede. Pass auf, Hannibal. Von links kommt noch einer mit Keule. Schon gesehen. Ja. So. Wieder eine Schlacht gewonnen. Wieder eine Schlacht gewonnen! Ziemlich Verlust auf beiden Seiten. Es lässt sich wohl nicht vermeiden. Tausende von Schülergenerationen müssen diesen Tag auswendig lernen. Ich bin stolz auf dich, Hannibal. Und jetzt Rom? Ich denke gar nicht daran. Du könntest der größte Feldherr der Antike werden. Da bin ich sowieso schon. Langsam tun die Schulkinder mir leid. Und jetzt muss ich kurz nach Karthago die Post durchsehen. Da machen wir mal richtig Urlaub. Danke, Hanni. 3 Tage? Mindestens. Tja, Elfriede, da geht er hin, dein Hannibal. Ob du ihn jemals wieder siehst? War so schlimm mit Herbert. Herbert, diese zirpende Leber, dieser Hauch von einer Lunge. Vielleicht muss Elfriede noch einiges nachholen. Inserierte Kontaktsuche. Ich brauche das nicht. Herbert und ich. Inserierte Kontaktsuche. Ah. Heiratsanzeige. Nach Herbert Enttäuschung. Ehemalige Chefsekretärin in den besten Jahren, meine Freunde sagen, ich sei immer noch attraktiv, wesentlich jünger aussehen. Treue ist für mich mehr als ein leeres Wort. Ein Gentleman gibt es das. Ein behagliches Heim am Rand einer Großstadt. Immer noch attraktiv, starke Schulter zum Handeln. Verschied nach langer, mit unendlicher Geduld ertragener Krankheit unsere herzensgute Mutter, Tante, Schwester, Großmutter, Cousine, Schwiegermutter, Urgroßmutter, Schwägerin, Schwibschwägerin, Stiefschwester, Cousine zweiten Grades, Erbtante. Kinder, kein Hindernis, sind aus dem Haus. Will noch viele Kinder, das älteste ist 7. Spaziergänge im Regen, am Strand, in den Alpen, am Kamin, gute Gespräche, ein Glas Rotwein, mit unserem Dackel Hilko, am Kamin, mal Jeans, mal Abendkleid. Die Beerdigung findet keineswegs in aller Stille statt. Es sollen alle kommen, die Nachbarn, der Gemeinderat, der Bäcker, der Metzger, der Apotheker, die Fußpflegerin, der Turmverein, die Feuerwehr, der Deutsche Bundestag. Bilder garantiert nicht zurück. Nur ernst gemeinte Zuschriften. Absolut. Statt freundlich zugedachter Kranzspenden bitte eine gepfefferte Summe auf das Konto der Rheumaforscher in die Vereinskasse der Zahntechniker ins Sparschwein der Sargträgergewerkschaft. 35-jähriger Porsche-Fahrer. Parkettsichere Asiatin. Im Regen. Rotwein. Zum Anblick. Gemütliche Gespräche. In Bahnhofskinder. Beim Rotwein. 35-jähriger Porsche-Fahrer. Garantiert zum Anlegen. Im Regen. In Bahnhofskneipen. Jeans und Kinder. Nicht über 9 starke Gespräche. Zwecklose Spaziergänge. Garantiert zurück. Vom Schicksal gebeutelte Witwe. Treue ist für mich mehr als ein leeres Wort. Fühle mich angesprochen. Habe im Moment aber kein aktuelles Foto zur Hand. War 26 Jahre verheiratet, bis mein lieber Herbert mein einziges Hobby ist. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. So geht es nicht weiter. Das ist schlimmer als Kaffeesuppe. Vielleicht gibt es irgendeinen Platz. Land ohne Kreuzworträtsel. China. Längstes Bauwerk der Welt. Chinesische Mauer. Erhobener Punkt in attraktiver Landschaft. Aussichtsturm. Wir haben es gleich geschafft, meine Damen und Herren. Nur noch 120 Stufen. Jung, dumm, Sport. Aber die Mühe lohnt sich, glauben Sie mir. Ich als Turmführer muss ja diese Wahnsinnstreppe jeden Tag ein Dutzend Mal rauf und runter. Sündlien, Training. Oh, das ist das eng. Darf ich mal durch? Drängeln Sie doch nicht so. Och, da bin ich Ihnen auf den Fuß getreten. Ach, nichts, kann ja mal vorkommen. Aber Vorsicht, ja. Pass auf, wo Sie ihn latschen. Wenn man mich schubst, ich hab hinten keine Augen. Blind und blöd, ja. Ich krieg keine Luft mehr. Wer wird denn dafür? Na, was sagen Sie jetzt? Ah. Bitte hier zur nördlichen Zinne, aber erholen Sie sich erst einmal. Atmen Sie tief durch. Die Luft ist sehr dünn hier oben. Ich finde es merkwürdig, dass es hier keine Fernrohre gibt. Ja, sonst stehen auf Aussichtstürmen doch immer Fernrohre. Man wirft 50 Pfennig ein, Klappe auf, alles ganz nah. Darauf wird im Land des Lächelns bewusst verzichtet. Typisch Europa. Man keucht auf einen Turm, um alles aus der Ferne zu sehen. Und was tut man? 50 Pfennig rein und alles wieder ganz nah. Dann hätte man ja auch unten bleiben können. Ich meine ja nur. Und was ist das da hinten? Dieses, Eine Burg. Ein Atomkraftwerk. Jung, denken Sie denn. Augenblick bitte. Darauf kommen wir später. Im Moment blicken wir nach Norden. Wir sehen nur Wälder, Nadelwälder, Laubwälder, Mischwälder. Alles von Menschen unbewohnte Wälder. Kein Forstmeister hat sie je betreten. Und doch sehen Sie da unten die Gerippe von Dutzenden angehender Förster. Sie haben diese unberührten Wälder gesehen und sich sofort in die Tiefe gestürzt. Dieser Wald oder keiner. Schrecklich. Müsste man doch Warnschilder aufstellen. Ja, oder Seminare für junge Förster abhalten. Irgendwas in der Art. Ich kannte einmal einen Komponisten, der bereits 200 überaus erfolgreiche Menuette und Volksweisen komponiert hatte. Dann fuhr er in die Ferien auf die Philippinen und hörte in der Oper von Manila Beethovens 9. Sinfonie. Nach dem Konzert ging er zurück in sein Hotel, knotete ein paar Handtücher zusammen und erhängte sich an einem Heizungsrohr. Sein Abschiedsbrief lautete: Sowas wie die 9. Sinfonie kriege ich nie und nimmer zustande, überhaupt nicht dazu denken. Ich habe meinen Beruf verfehlt, darum habe ich mein Leben verwirkt. Ich weiß jetzt, was Größe ist, aber ich bin klein. Und so ähnlich ist das mit den Förstern. Die Wälder ihrer Heimat entsprechen den Menuetten und Volksweisen. Der Wald da unten entspricht der 9. Sinfonie. Sie können doch einen Förster nicht mit Beethoven vergleichen. Das tue ich doch gar nicht. Doch, doch, doch. Genau das haben Sie getan. Sie vergleichen Beethoven mit Wäldern und Krüppelkiefern mit dem Schlusschor aus der 9. Sinfonie. Einfach unmöglich. Das stimmt doch nicht. Sie haben mich total missverstanden. Ich glaube kaum, dass wir Sie missverstanden haben. Also wenn Sie sich nicht aus Beethoven machen, dann ist es Ihre Sache. Aber das ist noch lange kein Grund, diesen großen Meister in aller Öffentlichkeit zu beleidigen. Ich schwöre Ihnen, Beethoven ist mein Lieblingskomponist. Ja, ja, natürlich. Ist natürlich. Wohl besser, Leute. Sie gehen jetzt. Wir kommen ganz gut alleine zurecht. Genau. Ach, gehen Sie ruhig heim. Ihr ewiges Lächeln können Sie sich sparen. Sie sollen verschwinden. Beethoven und Krüppelkiefer, selber Krüppelkiefer. Das Schlitzohr will uns den armen Beethoven madig machen. Die 9. Sinfonie, das ist deutsche Wertarbeit. Made Leute, in Germany. Wenn Sie wissen, was das heißt, sieht für lauter Wald unser Beethoven nicht. Bloß schwer ab, mach die Fliege, sonst prügel ich dich grün und gelb. Schönen Abend noch. Hören Sie ruhig Ihre geliebten Volksweisen. Oben streiten sie sich wieder, schicken den Turmführer in die Wüste. Ist doch jeden Tag das Gleiche. Ganz richtig, dass du dich weggeschlichen hast, Elfriede. Und hab mir dabei meine einzigen Schuhe ruiniert. Barfuß, auf Laub und Nadeln. Was kann schöner sein? Ja, da hast du recht. Aber sag noch mal, wirklich niemand weiß, dass du hier Förster bist? Wie hast du das bloß geschafft? Der Ruf der Tanne hat mich zum Gesetzesbrecher gemacht. Auf legalem Weg habe ich mir gesagt, schaffst du das nie. Das geht nur hinter dem Rücken des Strafgesetzbuches. Schicksalsmelodie. Schön. Und dieses tiefe Grün, dieser Nadelduft. Heinrich, ich kann dich verstehen. Aber arg einsam, Kultur und gesellschaftliche Anregung gleich null. Wenn ich meine Tuba nicht hätte. Jetzt hast du ja auch noch mich. Das stimmt. Und meine Kreuzworträtsel. Herr Ober. Dieter. Was darf es sein? Nochmal eine Runde Kaffee und Erdbeertörtchen. Wird auch Zeit. Seit 2 Stunden nuckeln Sie an derselben Kaffeepfütze rum. Das ist Nachmittagsstrategie. Müssten Sie langsam kommen? Warum spielen Sie eigentlich nicht mehr Bridge? Elfriede, unsere vierte Frau, hat uns verlassen. Kreuzworträtsel, Kreuzworträtsel. Tag und Nacht. Ist das wahr? Hätte ich das früher gewusst, wir hätten Erfahrungen austauschen können. Das darf doch nicht. Sie auch? Wunderwelt des Kreuzworträtsels. Am liebsten wäre ich Kreuzworträtseldichter geworden, wie eine Blitzforelle, die Waagrechten durcheilen, wie ein Fallschirm springen in die Tiefen der Senkrechten hinab. Elfriede, du kannst wiederkommen. Acht Waagrecht, Nachlassen der Konzentration. Verkalkung. Seniorensitz. Altersheim. Darmbeschleuniger. Klistier. Plötzliches Unwohlsein. Kollaps. Todesähnlicher Zustand. Koma. Pompöse Aufbahrungsstätte. Katafalk. Letzte Wohnstadt. Grab. Nein, Elfriede, bleib, wo du bist. Du kannst höchstens mal anrufen. Fernsprecher. Telefon. Ja, bitte? Elfriede! Bitte? Elfriede! Ja? Hier ist dein verstorbener Herbert. Ich rufe aus dem Jenseits an. Herbert, mein Guter. Bist du im Himmel oder in der Hölle? Im Himmel. Gott sei Dank. Und wie ist es? Nicht schlecht, nur ein bisschen langweilig. Wieso? Nicht viel los hier. Und die Leute alle sind alle mal ein bisschen einseitig. Was für Leute? Nun ja, Florence Nightingale, Albert Schweitzer, Käthe Kollwitz, zwei, drei Päpste. Ist das alles? Mehr oder weniger. Das haben wir im Religionsunterricht aber anders gelernt. Da war von Heerscharen die Rede. Wie sind denn die Engel? Rund. Was? Rund. Was? Ich verstehe dich so schlecht. Nicht eckig! Rund! Stell doch mal die Musik leiser. Weswegen ich anrufe? Elfriede? Ja? Albert Schweitzer hat eine prima Idee für meinen ersten Roman. Weißt du noch? Robinson. Ja. Ein ganz neuer Schluss. Wir wollen versuchen, hier noch mal rauszukommen. Halleluja. Was ist? Halleluja. Was ist? Halleluja. Such, Elfriede! Du kannst schon mal das Besuchsbett auf dem Wohnzimmer suchen. Freitag! Freitag! Ja? Robinson! Was gibt's heute zu essen? Kokos! Frikadellen! Schon wieder. Kann ich was dafür? Wenn auf dieser Scheißinsel nur Kokosnüsse und Bananen wachsen. Sag mal, Freitag, bist du eigentlich verheiratet? Natürlich. Ja. Und was hieltest du davon, wenn deine Frau hier die Küche übernimmt? Aha, das ist also die tolle Idee dieses Urwalddoktors. Frauen und Küche. In welchem Jahrhundert leben wir denn? Fragen Sie doch mal Ihre Frau, ob sie zu sowas bereit ist. Warum haben Sie Ihre Frau eigentlich nicht mitgebracht? Das ist eine lange Geschichte. Nein, wenn ich es mir recht überlege, ist es eher eine kurze Geschichte. Eines Abends hat sie gesagt, sie holt noch schnell mal Zigaretten oder Kautabak, was weiß ich. Seitdem ist sie verschwunden. Immer dasselbe mit den Frauen. Ich dachte, hier auf der Insel hätten wir Männer noch eine Chance. Schön wär's. Hast du Kinder? Sieben. Acht, Moho. Aha. Und wie heißen sie? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstagmorgen, Samstagnachmittag, Sonntag. Wieso zweimal Samstag? Freitag heiße ich ja schon. Ach ja. Papa, Papa! Das ist Mittwoch. Wo brennt's denn? Mama sagt, du sollst zum Essen kommen. Okay. Was gibt's heute? Seeteufel nach Müllerinart mit Tropenbohnen zum Nachtisch Mango-Pudding. Aha. Seeteufel, Bohnen und Pudding. Aber auf dieser Insel gibt es ja nur Kokosnüsse und Bananen. Mir stinkt's allmählich. Mir stinkt's allmählich. Weiß ich, wie meine Frau das immer hinkriegt. Sie ist keine Einheimische, von auswärts angeschwemmt. Wie du, Robinson. Freitag, Freitag. Hat Mittwoch dir nicht Bescheid gesagt? Ich muss Dienstag noch aus dem Kindergarten holen. Donnerstag hat Masern, das weißt du doch. Und Samstagmorgen schreibt Montag eine Lateinarbeit. Wer sind Sie? Herbert, wie kommst du hierher? Das frage ich dich, Elfriede. Einfach abhauen, das nenne ich nicht die feine englische Art. Entschuldige, Herbert, ich wollte ja möglichst bald wieder zurückkommen, aber es kam so viel dazwischen. Sieben Kinder, ich weiß. Ja. Das auch. Wenigstens schreiben hättest du mal können. Hier gibt es ja kein Postamt, Herbert. Und die verdammte Flaschenpost wurde von der Flut immer wieder zurückgeschwemmt. Was geht hier eigentlich vor? Typisch Freitag. Steht mal wieder auf der Leitung. Deine Elfriede ist auch meine Elfriede. Das geht dir vor. Und nun? Tja, und nun? Das ist doch kein Problem. Hier auf unserer Insel, weit weg von allem. Elfriede! Das tust du nicht, Elfriede. Wir rufen die Polizei. Doppelpartnerschaft. Bigamie. Gesetzlich verboten. Elfriede, du meldest dich sofort wieder zu unseren Treffen in der Konditorei. Herbert ist tot. Er lebt, meine Lieben. Und Freitag ebenso. Und Hugo und Hannibal und Heinrich den Förster rufen wir auch noch hierher. Und wir? Ja, ihr auch. Spassiva, danke, Genossin Elfriede. Bringt eure traurigen Lieder mit. Elfriede, jetzt ist sie endgültig durchgedreht. Wir müssen sie anrufen. Wir müssen sie besuchen. Das hätte euch früher einfallen können, meine Lieben. Jetzt ist es zu spät. Plötzliches Unwohlsein. Kollaps. Todesähnlicher Zustand. Koma. Pompöse Aufbahrungsstätte. Katafalk. Herbert ist tot. Redet ihr nur. Herbert. Verschiebt nach langer mit unendlicher Geduld ertragen. Die Beerdigung findet in aller Stille statt. Freundlich zugedachter Kranzspender. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Müssen Sie anrufen. Wir müssen Sie besuchen. Jetzt ist es zu spät. Herbert ist tot. Redet ihr nur. Ich treffe ihn wieder. Verschied nach langer mit unendlicher Geduld ertragen. Die Beerdigung findet in aller Stille statt. Freundlich zugedachter Kranzspender. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Jetzt ist es zu spät. Letzte Wohnstadt. Grab. Der Traum der Kreuzworträtsellöserin. Ein Hörspiel von Michael Schulte. Die Rollen und ihre Darsteller waren Elfriede, Ingrid André. Hugo, Hannibal, Herbert, Heinrich, Robinson, Freitag, Rolf Hoppe. Lieselotte, Brigitte Mira. Hildegard, Tana Schanzara. Gertrud, Eleonore Zetsche. Kirk, Zollfahnder, Sultan, Komponist, Reporter, Uwe Friedrichsen. Mr. Spock, Wolga-Schiffer, Archäologe, Soldat, Tourist, Hans Wieprächtiger. Scott, Friedhelm, Tourist, Wolfgang Höper. Chorführer, Feldherr, Bodo Primus. Vater, Erich, Turmführer, Michael Quast. Zollfahnder, Wolga-Schiffer, Tourist, Soldat, Jochen Nix. Suffragette, Cousine, Touristin, Soldatenfrau, Marianne Lochert. Mutter, Kind, Soldatenfrau, Touristin, Ulrike Bliefert. Ehefrau, Reiseleiterin, Karin Dieck-Lischek. Ober, Elmar Gunsch. Stimmen, Kreuzworträtsel, Uwe Koschel, Fred C. Siebeck, Helmut Wöstmann. Komposition, Peter Zwetkow. Musiksolist, Klaus Burger. Chor, Ensemble Ex Voco. Ton, Helmut Schick. Schnitt, Gabi Zahn. Regieassistenz, Christoph Müller. Regie Horst H. Vollmer. Sie hörten eine Produktion des Hessischen Rundfunks mit dem Mitteldeutschen Rundfunk aus dem Jahr 1993.